»Ist das für uns beide?« fragte ich. Schließlich hatte nur Butch die Mund-zu-Mund-Beatmung durchgeführt. »Ja.« »Was bewirkt es denn?« »Für seine Wirkung gibt es kein anderes Wort als das Wichtigste. Ein Mittel, das zu nutzen, was ihr nicht nutzt, aufgrund...« Er beugte sich vor, runzelte die Stirn und sah dann auf. »Aufgrund des Lärms in eurem Leben, aufgrund eurer Gedanken. Denken ist zwecklos. Schlimmer noch, schädlich.« Ich war ratlos. »Gewährt es Wünsche? Wie im Märchen?« Er lachte, dann wirkte er überrascht, als hätte er nicht gewusst, dass er lachen konnte. »Niemand kann euch geben, was ihr nicht bereits in euch habt. Das ist axiomatisch.« Er ging zur Tür und drehte sich dort noch einmal um. »Ihr tut mir leid. Eure Welt ist ein lebendiger Atem in einem Universum voller toter Himmelskörper.« Er ging. Ich wartete darauf, dass wieder Licht hereinfluten würde, aber es blieb aus. Bis auf das graue Etui, das Butch in der Hand hielt, hätte die ganze Episode sich nie ereignet haben können. »Lea, ist das wirklich passiert?« Ich deutete auf das graue Etui. Er grinste das unbekümmerte Grinsen, das ich von früher kannte, wenn wir als Jugendliche die Selbstmördertreppe in Castle Rock hinauf und hinunter gerannt waren und sie unter uns erzittern gespürt hatten. »Willst du es ausprobieren?« »Du kennst doch den Spruch, ich fürchte die Griechen, auch wenn sie Geschenke bringen.« »Ja, und?« »Hol's der Teufel, ich bin dabei. Blas das Wichtigste drüber, Butchie, deinen kostbaren Atem.« Er schüttelte lächelnd den Kopf und hielt das Etui mir hin. »Nach dir. Sollte dich das umbringen, verspreche ich dir, mich um Sheila und Mark zu kümmern.« »Mark ist praktisch alt genug, selbst zurechtzukommen«, sagte ich. »Okay. Sesam, öffne dich.« Ich blies sanft auf die Welle, das Etui öffnete sich, es war leer. Aber als ich einatmete, nahm ich einen ganz schwachen Pfefferminzgeruch wahr, unverkennbar. Das graue Etui schloss sich von selbst, es gab keinen Spalt, wo der Deckel aufsaß, das Etui wirkte wie aus einem Guss. »Nichts?« fragte Butch. »Nichts. Jetzt du.« Ich hielt ihm das Etui hin. Er nahm es in die Hand und blies sanft auf die Welle, das Etui sprang auf, er beugte sich darüber, atmete zaghaft ein und holte dann tief Luft. »Wintergrün?« »Ich dachte Pfefferminz, aber der Geruch ist vielleicht ähnlich.« »So viel zu Griechen, die Geschenke bringen«, sagte er. »Lea, das war nicht irgendein Jux, oder? Du hast dich nicht mit einem Mädchen und irgendeinem Kerl zusammengetan, um, du weißt schon, mir einen Streich zu spielen, ha?« Er hielt inne. »Nein, oder?« »Nein.« Er legte das Etui auf den Beistelltisch neben seinen Skizzenblock. »Was wollen wir Sheila erzählen?« »Am besten nichts. Mir wär's lieber, wenn meine Frau mich nicht für verrückt halten würde.« Er lachte. »Da wünsche ich dir viel Glück. Sie kann in dir lesen wie in einem Buch.« Er hatte natürlich recht, und als Sheila nachbohrte, was sie natürlich tat, erzählte ich ihr, nein, wir hätten uns nicht verlaufen, sondern seien im Wald in Lebensgefahr geraten, irgendein Jäger habe auf etwas geschossen, was er für ein Stück Wild hielt, und die Kugel sei zwischen uns hindurchgegangen. Wir hätten den Kerl nie zu Gesicht bekommen, erzählte ich ihr, und als sie Butch ausfragte, bestätigte er meine Geschichte. Er sagte, der Kerl sei vermutlich nicht aus Maine, sondern ein Flachländer gewesen. Von denen hatte Butch ein paar gesehen, so dass wenigstens das stimmte. Butch gähnte. »Ich bin reif fürs Bett.« »Du kannst schlafen?« Dann gähnte ich ebenfalls. »Wie spät ist es überhaupt?« Er sah auf seine Uhr und schüttelte den Kopf. »Stehen geblieben. Deine?« »Auch. Dabei hat sie...« Ich gähnte wieder. »Handaufzug. Müsste laufen, aber sie tut's nicht.« Leer, was wir eingeatmet haben. Ich glaube, dass das eine Art Sedativ war. Was ist, wenn's giftig war?« »Dann sterben wir«, sagte ich. »Ich leg mich jetzt ins Bett.« Genau das taten wir. Ich träumte von Feuer.